den Augen aus dem Sinn. Kopfschuss zu Hause, nur eine Schaffsflüchtling. Und keiner weiß, wie viele umkamen. Geschichte wiederholt sich zigtausendfach an jedem Tag. Nazis gibt es keine mehr, nur noch Demokraten. Bereit dazu, den Rest der Welt einzusagen. Tode an den Grenzen, erschossen in den Rücken. Und keiner kann dir sagen, was war ihr Verbrechen? Come on.